Als ich die hohen Berge von Calgary überquerte, traf ich auf Captain Farrell, wie er sein Geld grad zählte. Ich zog erst die Pistole und dann zog ich den Degen. Du bleibst stehen und wirfst herüber, denn du bist ein Scheißbetrüger. Ich ruf Rivia, Rivia zu. Mach auf, du altes Fass. Mach auf, du altes Fass, als Whisky noch im Glas. Ich zählte aus den Zaster und es war ne Menge Penny. Ich steck's in meine Tasche und ich gab es meiner Jenny. Sie seufzte und sie schwor mir, sie wird niemals mich betrügen. Doch der Teufel hol die Weiber, denn sie können doch nur lügen. Ich ruf Rivia, Rivia zu. Wach auf, du altes Fass. Wach auf, du altes Fass, als Whisky noch im Glas. Ich ging dann in mein Zimmer für einen kleinen Schlummer. Träum von Gold und Diamanten, wie's dann kam, war auch kein Wunder. Denn Jenny nahm mein Pulver und sie füllte es auf mit Wasser. Und sie sandte Captain Farrell, sei bereit, ihn bald zu fassen. Ich ruf Rivia, Rivia zu. Wach auf, du altes Fass. Wach auf, du altes Fass, da ist Whisky noch im Glas. Es war noch früh am Morgen, bevor ich saß im Sattel. Da kam ein Trupp Soldaten und mit ihnen Captain Farrell. Ich zog dann die Pistole, bei den Degen ich verstecke. Und mit Wasser schießt kein Pulver, darum wurde ich angekettet. Ich ruf Rivia, Rivia zu. Wach auf, du altes Fass. Wach auf, du altes Fass, da ist Whisky. Mich in Kerker, auch ohne mein Geständnis, für den Raub an Captain Farrell in den Bergen von Calgary. Weil die Fäuste mir gefesselt, schlug ich den Schließer nieder und ich sag, leb wohl im Bericks, mich siehst du nicht mehr wieder. Ich ruf Rivia, Rivia zu. Mach auf, du altes Fass, mach auf, du altes Fass, als bist du noch im Glas. Nun manche haben Vergnügen beim Fischen und beim Bowlen und andere haben Spaß dran, mit der Kutsche rumzurollen. Doch ich hab meinen Spaß hier mit Gerstensaft in Krügen und bei den hübschen Jungfrauen im Hof machen mich zu üben. Ich ruf Rivia, Rivia zu. Mach auf, du altes Fass. Mach auf, du altes Fass, da ist Whisky noch im Glas. Whisky, Whisky, Whisky.